Bereiche der Autoflucht, antideutsche Diffamierungen und Geschichtslügen über sich ergehen lassen muss. Die ältere Generation, insbesondere die Kriegsgeneration, war 1945 noch weitgehend immun gegen die geist- und charakterzerstörende Machtkraft der Siegermächte. Je weiter wir uns jedoch zeitlich vom Ende des Zweiten Weltkrieges entfernen, desto frischer, hinterhältiger und brutaler waren sich die deutsch-feindlichen Spezialisten der psychologischen Kriegsführung an die Öffentlichkeit. Eigentlich hätte man annehmen sollen, dass mit wachsendem Abstand von den Kriegsereignissen auch eine Versachlichung und Normalisierung der Geschichtswahrnehmung eintreten würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das würdelose und zutiefst beschämende Verhalten unserer Politiker aus Anlass des 50. Jahrestages der militärischen Kapitulation der deutschen Wehrmacht kennzeichnet denn auch gewissermaßen symbolhaft den Kern unserer politischen Wirklichkeit im teilvereinigten Deutschland zwischen Aachen und der Oder. Die Massenmedien sahen am 8. Mai 1995 und sagte regelmäßig an diesem Jahrestag die Gelegenheit für scheinbar immer noch steigerungsfähige nationalmasochistische Exzesse, die in der zielgefälligen Einseitigkeit auftragsgemäß ein Bild der Vergangenheit zeichnen, was nur noch als perverse Vergewaltigung der authentischen Geschichtsabläufe bezeichnet werden kann. Dass die militärische Niederlage eines Volkes mit allen ihren schrecklichen Begleiterscheinungen und mit dem hohen Blutzoll, dass unser Volk damals gegen eine Welt von Feinden erbringen musste, nun, Jahrzehnte später, als ein Akt der Befreiung dargestellt werden kann und angeblich auch von 75 bis 80% der Bundesdeutschen als ein Akt der Befreiung verstanden wird. Das kann man nur noch deuten als kollektive Geisteskrankheit, als Erfahrung in die Gefühlsregung alter Bevölkerungskreise nach 5 Jahrzehnten systematischer Gehirnwäsche. Denn selbst die US-amerikanische Direktive JCS 1067 vom Herbst 1945 bestimmte ganz unmissverständlich, Deutschland wird nicht besetzt werden zum Zweck der Befreiung, sondern als besiegte Feindnation. Die heutige Darstellung der Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts macht deutlich, dass es den ehemaligen Kriegsgegnern und ihren deutschen Helfershelfern überhaupt nicht, wie sie oft betonen, um die Bewältigung der Vergangenheit geht, sondern um die Erhaltung bzw. um die nachträgliche Heranzüchtung eines abgrundtief schlechten Gewissens, besonders bei der jungen Generation, damit die bekannten macht- und geldgierigen internationalen Hintergrundkräfte noch sehr lange, möglichst für alle Zeiten, finanzielle Mittel aus unserem fleißigen und anständigen Volk herauspressen können. Ein Artikel in der bekannten Tageszeitung Die Welt vom 24. November 1986 trifft dann auch den Nagel auf den Kopf. Dort war zu lesen, da die bisherige Volksgeneration politisch abtritt und allmählich verstirbt, versucht man nun, den Enkeln und Urenkeln den Schuldbacillus einzuimpfen, damit sie weiterhin physisch und psychisch erpressbar bleiben. Basiert auf den Neurotisierungseffekt. Jedes Schuldbewusstsein macht neurotisch und Neurosen münden oft in Selbstzerstörungswut. Ich meine, es liegt an uns allen, dieser Selbstzerstörungswut vorzubeugen. Dies aber ist nur möglich, wenn wir zu einer Normalisierung des Geschichtsbewusstseins zurückfinden. Eine wahrheitsgetreue Geschichtsdarstellung, nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland, wäre eine friedensstiftende Aufgabe Ordnung auf unserem Land geprüften Kontinent nur dann geben kann, wenn sich die Menschen vorurteilsfrei begegnen. Die einseitige und verlogene Geschichtsdarstellung konnte und kann keine Versöhnung bringen, weil sie in infamster Weise darauf abzielt, unser Volk in der Mitte Europas gewissermaßen als eine Gattung gewalttätiger und kriegslüsterer Störenfriede zu brandmarken, während unsere Nachbarn angeblich allesamt friedliebende Engel und Musterdemokraten sind. Unsere Jugend muss endlich erfahren, dass unser Volk nicht schlechter ist als andere Völker und dass die Deutschen deshalb aufrecht und selbstbewusst als gleichberechtigte Mitglieder der Völkerfamilie an die Bewältigung der nationalen und internationalen Zukunftsaufgaben herangehen dürfen. Nicht in dieser Tonkassette, sondern keine alten Wunden aufgerissen werden. Da ich aber tagtäglich im Fernsehen und in den Zeitungen ansehen muss, was unsere berufsmäßigen Vergangenheitsbewältiger über die europäische Geschichte bis zu jenem 8. Mai 1945 zu sagen haben, dann kann und darf man nicht einfach schweigen, wenn man die historische Wahrheit kennt. Geschichtliche Ereignisse und Zusammenhänge kann man immer nur begreifen, wenn man auch die jeweilige Vorgeschichte kennt. Wenn die Zeit nach 1933 herauslösen will, aus dem Gesamtbild historischer Entwicklung, ehemals bereits damit eine billige, aber auch eine gefährliche Geschichtsfälschung. Der Nationalsozialismus ist ja damals auch nicht etwa vom Himmel gefallen. Es war in den 20er Jahren eine Reaktion. Die ausdauernde Sicht in notwendiger Reaktion auf die verbrecherlichen Machenschaften und Folgeerscheinungen des Versailler Vertrages. Und er war auch ungern in den Geschichtsbüchern leider heute überhaupt nicht richtig. Er war auch eine Reaktion auf das menschenverachtende und menschenvernichtende kommunistische System, das sich nach der Oktoberrevolution von 1917 im flächengrößten Land der Erde etabliert hatte und prahlerisch verkündete, dass das alles die ganze Welt beherrschen werde. Heute, nach dem Zusammenbruch dieser marxistischen Wahnidee, sollte sich jeder einmal die Frage stellen, was wäre unserem alten Kontinent wohl alles erspart geblieben, wenn dieser marxistisch-kommunistische Spuk zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht aus der Taufe gehoben worden wäre. Und nachdem die inzwischen geöffneten Moskauer Staatsarchive zweifelsfrei belegen, dass die große Armee Stalins im Jahr 1941 bereitstand, Deutschland und Europa in einem Angriffskrieg zu bleiben, dass es sich somit bei dem deutschen Unternehmen Barbarossa eindeutig um eine Präventivmaßnahme handelte, um Stalins Eroberungszug zuvorzukommen. Bei all diesen neuen Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft kommt kein ernstzunehmender Historiker mehr daran vorbei, die Rolle der deutschen Wehrmacht im Kampf gegen diese Gefahr aus dem Osten völlig neu zu definieren und völlig neu zu beurteilen. Küste, mit der Imperialisten eine wirksame Verteidigung aufbauten. Uns kam in Gefahr mit Gegenständen oder nach einer militärischen Niederlage Hardingen glaubte, nur deutsche Gebiete zurückzufordern. Dann waren wieder plötzlich die angeblichen Unruhestifter, die Militaristen und Chauvinisten und nicht etwa jene Räuber, die vorher unter Bruch des Völkerrechts große Teile von Deutschland abtrennten und Millionen deutsche Fremden, Mächten unterstützten. Die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis heute ist ein Musterbeispiel dafür, wie unter völliger Missachtung von Ursache und Wirkung geschichtliche Vorgänge einseitig und wahrheitswidrig zu Lasten des unterlegenen Kriegsgegners dargestellt werden. Wenn wir die eigentlichen Wurzeln des Zweiten Weltkrieges begreifen wollen, dann müssen wir mit unserer Betrachtung spätestens in den Jahren 1918, 1919 beginnen. Selbst der spätere erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Professor Theodor Heuss, schrieb bereits im Jahr 1932 unmissverständlich: Die Wege des Nationalsozialismus standen nicht in München, sondern in Versailles. Erinnern wir uns deshalb einmal daran, wie nach dem Ersten Weltkrieg die deutschen Hasser aus Frankreich, Italien, Polen, aus Großbritannien und anderen Ländern in Versailles eine so machtlose Blutgier an den Tag legten, dass selbst der amerikanische Präsident verärgert abreiste und später dann auch eine amerikanische Unterschrift unter diesem sogenannten Versailler Friedensvertrag verweigert wurde. Wir erinnern uns, dass Deutschland mit dem Mehrheitshandel in Artikel 231 in der Leitschuld am Ausbruch des Krieges auf sich nehmen musste. Und wir erinnern uns, wie kann unser Land etwas losgehen, Danzig, Groß- und Westpreußen, das Meeresgebiet, Eupen und Malmedy und das Holsteiner Ländchen entrissen wurden, eine Gesamtfläche mit etwa 4 Millionen Bewohnern. Wir erinnern uns, dass Italien für einen Verrat mit Südtirol belohnt wurde. Und wir erinnern uns auch, dass zum ersten Mal in der Weltgeschichte ein Staat mit dem Namen Tschechoslowakei entstand. Und bei diesem neuen Staatsgebilde willkürlich noch einmal fast 3,7 Millionen Deutsche einkommen, weil es sonst überhaupt nicht lebensfähig gewesen wäre. Wir erinnern uns auch, dass Polen im Neubeginn seiner staatlichen Existenz ausschließlich den Einsatz deutscher Soldaten gegen das zaristische Russland verdankt. Mehr als 120 Jahre war Polen bekanntlich Bestandteil des russischen Schwierigkeiten die schon so oft in der Geschichte in die väterliche Blüte. Das Russland nach der Oktoberrevolution, in der Bürgerkrieg zwischen Rot und Weiß entbrannte. Da rückte man 1920 Kosaken in die russische Bundesrepublik ein und annektierte riesige ukrainische und weißrussische Gebiete östlich der sogenannten Kürzenlinie. Daran sollten unsere klugen Fernsehkommentatoren einmal denken, wenn sie heute bei jeder Gelegenheit so mitleidig für Polen Partei ergreifen. Dann wird noch angeredet, Polen habe ja im Osten große Teile an die Sowjetunion verloren und das hat schon zu einer Entschädigung auf unsere Kosten irgendwie so gerechtfertigt. Polen zu verlieren, wird bei einer solchen Argumentation, dass Polen selbst diese Gebiete dort im Osten erst weniger als 20 Jahre zuvor erreicht hatte. Ich meine, dieser Vorgang sollte uns eine Bestätigung dafür sein, dass die gewaltsamen Besetzungen fremder Gebiete nur so lange bestanden haben, wie die Machtverhältnisse dies zulassen. Daran sollten wir alle auf jene Politiker in Bonn, jetzt in Berlin und in Warschau denken, die während des deutschen Einigungsprozesses ab 1989 jede Diskussion über die deutschen Ostgebiete strikt ablehnten, als der Moschismus diffamierten und die Rote Weißlinie als angeblich endgültige Grenze festschrieben. Auch zu den Hauptgrenzen 1918. 1990. Nicht nur in den USA. Selbst in London und Paris sprach man nach 1918 in Parlamentarierkreisen ganz offen davon. Nach dem Scheinvertrag von Versailles und seiner Vergewaltigung von Millionen und Abermillionen Deutschen über kurz oder lang zum nächsten Krieg führen würde. Und es waren sozialdemokratische Kommunistische und Zentrumspolitiker, die während der 20er Jahre immer wieder erklärten, dass sich Deutschland niemals mit dem Landraum im Osten abfinden wird. Walter Rathenau führt bereits zu Beginn der Versailler Verhandlungen, in diesen Tagen werden Beschlüsse gefasst, die auf Jahrhunderte das Geschick der Menschheit bestimmen. Was uns angedroht wird, ist die Vernichtung. Der sozialdemokratische Regierungschef Friedrich Heinemann sprach am 12. Mai 1919 zur deutschen Nationalversammlung. Welche Hand müsste mich verdammen, die sich und uns in solche Fesseln legt? Dieser Vertrag ist so unannehmbar, dass ich heute noch nicht zu glauben vermag, die Erde könnte einen solchen Betrug ertragen, ohne dass aus Millionen Kriegen aus allen Ländern der Ruf erhalt, weg mit diesem Mordplan. Auch der Friedrich Wilhelm von George erkannte die Gefahr, die aus Versailles erwachsen musste. Die Ungerechtigkeit und die Arroganz, die man in der Stunde des Triumphes übt, werden niemals vergessen und verziehen werden. Und in der neuen Unterzeichnung des Vertrages sprach der französische Ministerpräsident und notorische deutsche Hasser George Clemenceau zu Offiziersschülern in Saint-Sulpice: Meine jungen Freunde, seien Sie unbesorgt über Ihre militärische Zukunft. Ihre Friede, die wir soeben gemacht haben, sind seit euch 10 Jahre der Konflikte in Mitteleuropa. Diese wenigen Beispiele zeigen deutlich, dass die Politiker der Gegenseite sehr wohl wussten, was sie mit ihrem sogenannten Friedensvertrag anrichteten. Die Weimarer Republik ging nicht zugrunde, weil uns Deutschen von zu Hause aus jedes Demokratieverständnis fehlt. Unsere Feinde sind immer wieder behaupten. Nein, sie ging zugrunde, weil das deutsche Volk, ausgeplündert und beraubt an allen Gliedern, hinabgestoßen in diese Arme. ihn nämlich auch Rüstung, mit der Störungsplänen und Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber politischen Gegnern beschäftigt. Einige Lehrmeinung an unseren Schulen ist zwar immer noch, Deutschland habe ab 1933 aufgerüstet, um andere Staaten zu überfallen. Aber diese zielgerichtete These wird eines Tages genauso auf der Müllkippe der Geschichte landen, wie die Irrlehren des Kommunismus. Wir erinnern uns, welcher Hassgesang sofort nach der sogenannten Machtübernahme weltweit gegen Deutschland angestimmt wurde. Die Regierungen und geheimnisvollen dunklen Mächten in der Einheitsfront gegen Deutschland gezwungen wurden. Wir haben es im März 1933 die erste Kriegsbeführung gegen unser Land ausgesprochen war. Wir haben den mächtigen internationalen Drahtziehern bei ihrem Kongress in London, Moskau und Genf ganz offen zum Vernichtungskrieg gegen Deutschland aufgerufen wurde. Wir erinnern uns an die Forderung, Deutschland wieder in eine Wüste, wie nach dem 30-jährigen Krieg zu verwandeln. Der Staatssekretär und später US-Finanzminister Henry Morgenthau gewährt schon zwei Tage nach dem Ernennung zum Reichskanzler, also am 1. Februar 1933, die USA sind in den Abschnitt des Zweiten Weltkrieges eingetreten. Nachlesen können wir das in der US-Zeitung Vorgangsvorlage vom 12. Februar 1933. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dieser klaren und eindeutigen Aussage anschließen Sie nun aus dem Insiderkreis der New Yorker Wall Street und dem Generalstab des US-Präsidenten, der eine weitere ganz wesentliche Ursache für den Zweiten Weltkrieg sichtbar. Der sozialistisch beherrschte Bankenzentrum der New Yorker Wall Street war das nationalsozialistische Deutschland besonders deshalb zum abgrundtiefen Hassobjekt geworden, weil er sich aus dem völkerausbeutenden internationalen Geldsystem herausgebunden hatte. Die neue deutsche Regierung hatte dem betrüglichen Börsenspektakel ein Ende gesetzt, womit die Spekulanten in den USA und in Großbritannien das schnelle und verlockende Geschäft auf Kosten der deutschen Arbeiterkraft durchkreuzt wurde. Die Geschichte Deutschlands zum Wohlstandard, aber es hat eines der wesentlichen Kriegsziele der Anglo-Amerikaner. Selbst die Briefe von Gomorro in ihrer Ausgabe Nummer 6, 1947, geschieht. Am 25. April 1939 erklärt der eingeweihte US-Botschafter in Paris gegenüber den amerikanischen Journalisten Weigand und besiegt: Der Krieg in Europa ist eine beschlossene Sache. Vorgesprochen aber wurde die Weltöffentlichkeit immer die heuchlerische These vom notwendigen Kreuzzug gegen die Diktatur. Gemeint aber war immer die Beseitigung des deutschen Wirtschaftskonkurrenten und die Absicht, Deutschland wieder in das so überaus einträgliche Wall Street-Weltwirtschaftssystem hineinzuzwingen. Aber blenden wir zurück zu den ersten Jahren des Dritten Reiches. Die neue Landesregierung hatte von Anfang an, was heute niemand wissen soll, unzählige Abrüstungsvorschläge. Vorschläge, die sogar bis zu einem totalen Waffenverzicht in Europa gingen. Mehr als alles Werben um echte und ausgewogene Abrüstungsbemühungen bei unseren Nachbarn kein Echo fand, was die Welt von der Hetzfriede das neue Deutschland immer härter wurde. Alles ist kein Zweifel mehr an Vernichtungsplänen, die in das Deutsche Reich brach. Da erst tritt man zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht auch in Deutschland. Der Blick auf das erste Verhältnis in Europa hätte jeden verantwortungsbewussten deutschen Staatsmann zu dieser Maßnahme gezwungen. Die Worte des damaligen britischen Kriegspremierministers Lloyd George vom 29. November auch in München und im Haus. Wir schreiben ja auch die tatsächliche Situation jener Zeit. Er sagte dort, die Signatarmächte des Vertrages von Versailles versprachen den Deutschen feierlich, man würde abrüsten, in Deutschland mit der Abrüstung vorangehe. 15 Jahre lang hat Deutschland nun auf die Einhaltung dieses Versprechens gewartet. Können wir uns dann wundern, dass die Deutschen zu guter Letzt zu einer Revolution und Revolte gegen diese chronische Betrügerei der großen Mächte getrieben wurden? Solche Zitate hätte man heute natürlich vom Geschichtsunterricht hören. Ebenso soll man wissen, dass auch der Flottenvertrag in England vom Juni 1935 ein Beweis deutscher Verständigungsbereitschaft war. Freilich verpflichtete sich Deutschland, nur 35% der britischen Flottenstärke in Dienst zu stellen. Damit sollte das in England geschürte Misstrauen gegen Deutschland abgebaut und gut nachbarschaftliche Beziehungen vorbereitet werden. Und auch im Verhältnis zu Frankreich sollte das Jahrhundert einer Parteischaft endlich ein Verbindende herbeigeführt werden. Feierlich verzichtete die Reichsregierung auf das alte deutsche Elsass-Lothringen, um auch eine Versöhnung zwischen Franzosen und Deutschen zu erreichen. Die Behauptung von den kriegsfürchtigen Deutschen und auch die These von angeblichen Welteroberungsplänen der Reichsregierung sind völlig aus der Luft gegriffen und entbehren jeder Grundlage. Die Reichsregierung wurde nicht kriegerisch, sondern friedlich an der Revision der Versailler Unrechtsordnung. Es war auch klar vorwirft, wir haben bereits vor 1939 immer wieder gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages verstoßen. Der unterstreicht, dass diese Handbestimmungen mit der Pistole auf der Brust erzwungen wurden. Und das haben sie sowieso von Anfang an null und nichtig waren. Das ist mir bekannt, dass jeder Jura-Student bereits im ersten Semester. Wenige Monate vor Unterzeichnung des Versailler Statuts hatte der pathologische deutsche Hasserwinsten Stadtschild am 5. März 1919 vor dem britischen Unterhaus noch erklärt, wir führen die Blockade mit Nachdruck durch. Damit meinte er die auch nach dem Krieg noch fortdauernde Schiffsblockade gegen Deutschland, die bekanntlich weiteren 800.000 Deutschen das Leben kostete. Kürzlich noch was weiter. Deutschland ist nun sehr nahe am Bordtode. Jetzt ist daher der Augenblick zum Verhandeln gekommen. Und dann kam es zu diesen demütigenden, diskriminierenden und folgenden schweren Verhandlungen. Herr Vorbauer, auch noch Literale ab 1933 wiederholt gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages verstoßen, ist nichts anderes als eine durchsichtige, reine Zwiebelbehauptung, die von dem kriminellen und völkerrechtswidrigen Charakter dieses Vertrages ablenken soll. Was der neuen Reichsregierung dann nach 1933 innenpolitisch und außenpolitisch, vor allem aber auch wirtschaftspolitisch gelang, mag den Zielrechten des Ersten Weltkrieges vielleicht nicht gepasst haben. Aber die ersten 6 Jahre des Dritten Reiches brachten außenpolitisch im Grunde nichts anderes als die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts, das man unserem Volk in der Stunde der Niederlage und der Schwäche völkerrechtswidrig und brutal verweigert hatte. Diese Behauptung lässt sich leicht belegen. Nehmen wir den Fall Österreich. Der Anschluss Österreichs wird heute, wenn überhaupt, im Geschichtsunterricht in völliger Verdrängung der Tatsachen einmal als Überfall, einmal als Annexion dargestellt. Unsere Jugend soll eben nicht wissen, dass im März 1938 auch in diesem Falle nichts anderes geschah als die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts. Als Grundlage für einen Anstoß an Deutschland aus. Wenn China nicht mit Herrn Schröder erläutern kann, klar, die Verlorenen, die Parolen der westlichen Demokratien waren, wenn sie vom Selbstbestimmungsrecht der Völker sprachen, dem größten Volk in Mitteleuropa aber genau dieses Recht verweigerten. Wenn du dritten Land, was gehört nicht durch, wie hätte er können, sondern nach dem Ersten Weltkrieg etwa 3,7 Millionen Deutsche in diesem neuen Staat Tschechoslowakei, die den Tschechen von Anfang an als ihren Staat betrachten. Obwohl sie insgesamt mal über die Hälfte der Bewohner schulden, gehören die Sowjetdeutschen, hat aber bekanntlich auch Millionen Slowaken, Ungarn, Polen und Rumänen in diesen köstlichen Staat hineingezwungen. Und wohl auch diese Volksgruppen mit den Tschechen gar nicht in einem gemeinsamen Staat zusammenleben wollten. Welche Verfolgungen und Unterdrückungen dann die Deutschen und auch die anderen Minderheiten in zwei Jahrzehnten Schwedenherrschaft erdrücken mussten. Das kann hier nicht annähernd beschrieben werden. Mit dem Münchner-Abkommen vom Herbst 1938 wurden nicht etwa den Tschechen etwas ihnen Zustehendes weggenommen, sondern lediglich ein Teil des Versailler Unrechts aus der Welt geschaffen und das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen wieder hergestellt. Und nun noch ein Wort zur Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren. Die Errichtung des Protektorats am 15. März 1939 ist gewissermaßen das gefundene Fressen der sicheren Rechte bei der Beweisführung für Deutschlands angeblichen Kriegswille. Dass auch hier der objektive Historiker andere Maßstäbe anlegen muss als die Sieger Propagandisten und ihre bundesdeutschen Herren selber. Wird jedem sofort klar, wenn er die Vorgeschichte kennt. Nach dem Fall der Sudetendeutschen in polnischen und der ungarischen Gebiete bei Münchener Abkommen war die Rest der Tschechoslowakei nicht mehr lebensfähig. Das mussten auch die Erfinder dieser künstlichen Staatskonstruktion, als sie 20 Jahre zuvor Millionen Menschen skrupellos in einen Staat hineinzwangen, der nach den Worten des französischen Luftfahrtministers als Bomberstaat und Landeplatz für einen künftigen Krieg gegen Deutschland geschaffen wurde. Ihre Unruhen, Streiks und Massenverhaftungen machen die Westtschechoslowakei zu Beginn des Jahres 1939 zu einem wahren Hexenkessel. Am 6. März sucht der tschechische Staatspräsident der liberalen Verträge kurzerhand die ruthenische und drei Jahre später auch die slowakische Regierung ab. Für die Slowakei wird der Ausnahmezustand erklärt und die Verhaftung des slowakischen Ministerpräsidenten angeordnet. Slowakische Politiker fliehen nach Deutschland. Am 14. März erklärt der widerrechtlich abgesetzte Ministerpräsident Dr. Tiso in Pressburg mit Zustimmung aller Abgeordneten die Unabhängigkeit der Slowakei. Daraufhin bereitet sich die britische Regierung zu erklären, dass somit die Tschechoslowakei nicht mehr existiere und die britische Garantie für die tschechoslowakischen Grenzen hinfällig geworden sei. In dieser prekären Situation ruft der tschechische Staatspräsident Dr. Hacha noch am 14. März in Berlin an und bittet Adolf Hitler um eine dringende Unterredung. Wegen dem Stadtgegeben und noch in der Nacht vom 14. zum 15. März wird Dr. Hacha in der Reichshauptstadt auf dem Anhalter Bahnhof mit allen militärischen Ehren empfangen. In der Reichskanzlei erklärt der tschechische Staatspräsident, nach den vergangenen Ereignissen liegen das Schicksal der Tschechen nunmehr in den Händen des Führers. Und er, Dr. Hacha, sei davon überzeugt, dass es in diesen Händen gut aufgehoben sei. Die vorliegende in Prag zusammengerufene tschechische Regierung erklärt sich mit der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren einverstanden und gibt Anweisung, beim Einmarsch der deutschen Truppen keinen Widerstand zu leisten. So kehrten die die sogenannten Paragraphen am herrlichsten Ordnungsordnung 68 sowjetische Truppen dort einmarschieren. Von besonderer Bedeutung für den europäischen Frieden bzw. Unfrieden sollte der Kolonialraub des Kolonidors, des Preußens, Großens und Ostoberschlesiens werden. Hier hatten die noch eine Viertelvergewaltiger den deutschen Volk unten geschlagen, die von keiner Partei der Weimarer Republik, nicht einmal von der KPD, eingenommen wurden. 2,1 Millionen Deutsche wurden unter Aufsicht der kommunistischen polnischen Regierung gestellt, die sofort erkennen ließ, dass schon in Kürze aus deutschem Land polnische Erde werden wollte. Mit einer Grausamkeit ohne Beispiel versuchte man, das Deutschtum in den geraubten Gebieten auszumerzen. Der Magen dreht sich einem um. Wenn man die Bilder der furchtbar zugerichteten Menschen betrachtet, die den polnischen Mordbanden damals in dem unbändigen deutschen Hass zum Opfer fielen. Mit solchen Methoden sollten die Deutschen aus ihrer jahrhundertealten Heimat vertrieben und der deutsche Besitz in polnische Hände überführt werden. Die Mühlmacher als Begriff Musik rühmten sich polnische Politiker schon so in den 30er Jahren, als ihnen bereits gelungen sei, rund 1 Million Deutschen aus dem Land zu ekeln. Mehrfach wurde Polen in scharfer Form sogar vom Völkerbund ermahnt und zurückgewiesen. Polen kündigte daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Völkerbund bei der Durchführung des Minderheitenschutzvertrages und kümmerte sich weder um deutsche noch um internationale Proteste. Dort freilich wurde der Ruf nach einer Besetzung ganz Danzigs und Ostpreußens im Vorteil. Und in öffentlichen Kundgebungen forderte man bereits damals die ursprüngliche Linie als künftige polnische Westgrenze. Und zwar alles, obwohl man auch erst 20 Jahre zuvor große Teile des damaligen deutschen Ostens geraubt hatte. Als dann am 31. März 1939 die berüchtigte politische Garantieerklärung in Polen gegeben wurde, da verbreiteten sich Hass und Kriegsgeschrei gegen Deutschland immer wieder. Über diese Garantieerklärung sagte Wissenschaftler im Jahr 1946 in Krakenberg, mit dem 31. März 1939 begann eigentlich der Zweite Weltkrieg. Die Monate vor Kriegsbeginn waren dann die Polen beherrscht vom Terror gegen die vertriebenen Deutschen. Unzählige Familien verbringen ihre Geschichte drinnen, weil sie sich dort am wichtigsten fühlen vor den polnischen Mordbanden. Kampfrufe wie Auf nach Berlin oder Wir holen dann sie heim nach Polen, sowie der Flieger wie zum Beispiel Marsch von Krakau nach Berlin oder Unser Feind der deutsche Falle, fallen durch die Straßen der Städte und Dörfer. Tausende und Abertausende flüchten im Sommer 1939 über die deutsche Grenze und werden notdürftig in Schlesien und in Pommern versorgt. Der polnische Oberbefehlshaber Heinz Schmidli erklärt im Sommer 1939 Polen will den Krieg und Deutschland wird ihn nicht verhindern können. Vielleicht dachte er mit diesem Eingeständnis an diesen Schöpfelswort von 1936, wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht. Was mag in den Köpfen dieser Kriegstreiber vorgegangen sein, die mit allen Tricks den Krieg vorbereiteten und dabei peinlich darauf achteten, Deutschland zum ersten Schuss zu provozieren und damit vor der Weltöffentlichkeit Ja, ich denke immer noch, Herr Zweifel, der Personen zur Rettung des Friedens. Er bekommt Abstimmung unter internationaler Kontrolle, sowie den sogenannten Korridor ungültige Fakten schaffen. Die Frage ist, gibt es eine erste Lösung? Polen jedoch brachte nicht an der Stimmung. Nach der politischen Garantieerklärung wurde es den Krieg und seine langgeschickten Großmachtpläne bezüglich der Unterlassigrenze mit Unterstützung der Westmächte ermöglichen zu können. Der polnische Botschafter in Berlin erhält deshalb Anweisung, sich auf keine ernsthafte Diskussion einzulassen. Und am 30. August ruft die polnische Regierung überraschend die Generalmobilmachung aus. Die Wochen zuvor sind ein Zeichen von ständigen polnischen Provokationen und Grenzfälschungen. Am 30. August wird dann auch noch zu allem Überfluss der deutsche Konsul in Krakau ermordet. Dann gehen in Europa die Lichter aus. Am 1. September 1939 überschreitet bekanntlich die deutsche Wehrmacht die polnische Grenze. Weniger bekannt ist, dass der polnische Rundfunk ein paar Stunden zuvor gegen die Nacht in Euphorie der Freudenstimmung verkündete, die polnische Armee sei bereit auf den siegreichen Vormarsch nach Berlin. Am Ende der Woche würde man in der Reichshauptstadt die deutschen Truppen an der ganzen Front in Unordnung zurück. Zusammen mit den unzähligen Grenzfälschungen der vorausgegangenen Monate ist diese Rundfunkmeldung der unumstößliche Beleg dafür, dass der deutsche Reichskanzler bei seiner Ansprache vor dem Deutschen Reichstag am Morgen des 1. September 1939 korrekt formulierte, was er sagte: seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ich meine, auch jeder, der militärische Maßnahmen zur Lösung von Konflikten strikt ablehnt und den deutschen Einmarsch als unrechtswidrigen Angriff verurteilt, wird zugeben müssen, dass weder Frankreich noch Großbritannien, mehr Frankreich nicht die USA, in der ähnlichen Situation die Geduld der damaligen Reichsregierung aufgebracht hätten. Das haben wir an diesen Rechte ja oft genug bewiesen. Was erst bei diesem Zweiten Weltkrieg in Wahrheit ging, das verrät uns im Herbst 1939 niemand offener als Winston Churchill selbst, als er über den Rundfunk, es war eine Übertragung seiner hasserfüllten Rede vor dem britischen Unterhaus, euphorisch ausrief: Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Wer nun immer noch nicht weiß, wo die üblichen Kriegsteiler saßen und wo man im Gegensatz zu ihnen versuchte, den Krieg zu verhindern und später dann die Kriegsfackel wieder zu lösen, bevor sie ganz Europa in Brand setzte, denen werden hoffentlich im folgenden Dokument die Augen geöffnet. Am Abend des 2. September 1939 ruft Außenminister Ludendorff, und zwar autorisiert durch den deutschen Reichskanzler, in der deutschen Botschaft in London an und beauftragt den Reaktionsrat Dr. Fritz Hesse, seine Bekannten aus politischen Regierungskreisen zu gehen und ihnen zu erklären, dass man bereit den Polenfeldzug sofort zu stoppen, nach sogar Reparationszahlungen für angemessene Kriegsschäden zu leisten, wenn London im Konflikt Polen Deutschland verfiele und die alte deutsche Stadt Danzig im Reich zurückgegeben werde. Die Briten jedoch dachten gar nicht daran, den Fortlauf des Krieges zu verhindern, wie später auch bei der ersten Mission. Endlich hatten sie den so lange herbeigesehnten Grund, dem Deutschen Reich zusammen mit Frankreich den Krieg zu erklären, was dann auch am nächsten Tag, am 3. September 1939, geschah. ist verheiratet worden. Für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat und von der Nachfolgenden der Aktion auch geglaubt wird, ist dann an die Umerziehung als wirklich gelungen angesehen wird. Zitat Ende. Wir tatsächlich erleben können, dass die Rechnung dieser deutsch-französischen Umerziehungsstrategien weitgehend aufgegangen. Geistig manipuliert, seelisch vergiftet und charakterlich verkoppelt haben viele Deutsche jede ihre Bindung an das eigene Volk verloren. Sie glauben an Lügen und setzen sie mit Inbrunst an die Interessen ein, auch wenn Deutschland dabei zugrunde geht. Aus diesem Teufelskreis nationalmasochistischer Exzesse können wir uns nur selbst befreien. Der Tübinger Politologieprofessor Theodor Eschenburg schrieb schon vor vielen Jahren, der den Einfluss Deutschlands am Zweiten Weltkrieg bestreitet, durchzieht der Nachkriegspolitik die Grundlage. Nun, jeder, der die geschichtliche Wahrheit kennt und auch ein flinkes Verantwortungsbewusstsein seinem eigenen Volk gegenüber verspürt, bestreitet ganz entschieden die Alleinschuld Deutschlands. Und nicht nur das, ich glaubte, das deutsche Volk und auch die damalige Reichsregierung haben an der europäischen Katastrophe von 1939 bis 1945 einen geringeren Schuldanteil als jene Heuchler in den Hauptstädten der ehemaligen Feindliche, die eine ganze Welt mobilisiert. tegen de restrictieve zwangsmaatschappen in de verantwoordelijke Oostenrijk-Troika. Nou, als toeschouwstelling verordende denkschablonen kunnen deze vragen beseitigen. Die dergelijken over van damals hebben jullie na de revolutie misbruik ihres Schicksals kein Verständnis. Deutlich aber sehe ich mich zu dieser brisanten Thematik nicht äußern und unseren von internationalen Aufpassern beeinflussten Justizapparat nicht zu vielen Reaktionen zu verleiten. Wahrheit ist stets gelassen. Lüge schreit nach irdischem Gericht, so schrieb der inzwischen verstorbene katholische Pfarrer Viktor Robert Knirsch am 2. Juli 1988 in einem Brief zu diesem Thema. Solange in den Archiven unserer ehemaligen Kriegsgegner ganze Aktenberge mit Dokumenten von den suchenden Historikern als Stammgeheim unter Verschluss gehalten werden, nur dann können wir davon ausgehen, dass die Zukunft nicht nur zum Thema Kriegsschuld, sondern auch zum Thema Holocaust noch manche Überraschung bereitstellt. Meine verehrten Damen und Herren, von unseren derzeitigen Schulen, Medien und Karrierepolitikern ist ein objektives Geschichtsbild über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts leider nicht zu erwarten. Sie treten seit Jahrzehnten für Gehorsam das nach, was die Siegerrechte von 1945 als angebliche geschichtliche Wahrheit verordnen. Darum wäre es so wichtig, dass alle jene in Deutschland, denen die Zukunft unseres so vielfach betrogenen Volkes noch ein echtes Herzensanliegen ist, sich endlich zusammenfinden, um eine demokratisch-patriotische Alternative zu den volksvergessenen Politikern in Berlin und anderswo zu bilden. Erst eine glaubhafte und überzeugende Oppositionspartei im Deutschen Bundestag und auch in den Länderparlamenten zu Wort kommt, wird die geistige Vergewaltigung unseres Volkes ihr Ende finden und die Wahrheit eine Chance erhalten. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass Einigkeit und Recht und Freiheit nicht nur in der dritten Stufe des Demokratiekrieges besonnen werden, sondern irgendwann auch wieder den realen Zustand unserer deutschen Volksgemeinschaft.